Rosa Kommenick und Adele Kohn. Wien 23, Schlossgartenstraße 14, früher Neugasse 12. Wohnung von Rosa Kommenick. Rosa Kommenick, geborene Kirschenbaum, wurde am 19.05.1883 in Tisminieca in Polen geboren. Die Stadt liegt nördlich von Lublin und ist rund 800 Kilometer von Wien entfernt. Rosa Kommenick war tschechische Staatsbürgerin. Sie kam 1910 nach Wien und arbeitete als Staffiererin in Heimarbeit für ein Pelzgeschäft in Mariahilf. Sie war dort 10 Jahre beschäftigt. Sie heiratete. Über ihren Ehemann ist nichts bekannt. Die Ehe wurde später geschieden. Das Ehepaar bekam 2 Töchter. Trude Kommenick, geboren am 20.12.1916, und Adele, geboren am 20.04.1922. Beide Töchter bekamen eine sehr gute Ausbildung, denn sie sprachen nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch und Französisch. Die Mutter sprach Deutsch, Polnisch und Ruthenisch. Die ältere Tochter war als Kinderpflegerin tätig. Über ihren Verbleib ist nichts bekannt, auch nicht, ob sie überlebt hat. Adele war 1938 erst 16 Jahre alt und ging noch ins Gymnasium. Sie heiratete vor ihrer Deportation. Über die Ehe und den Ehemann wissen wir nichts. Vermutlich lebte sie bei ihrer Mutter, die seit 27. Mai 1938 arbeitslos war. Laut Auswanderungsfragebogen war die Not sehr groß und sie wollten irgendwo hin, wo es eine Arbeitsmöglichkeit gab. Aber die Auswanderung fand nicht statt. Am 15.05.1942 wurden Rosa Kommenick und ihre Tochter Adele nach Theresienstadt deportiert. 2 Tage später, am 17.05.1942, wurden sie von dort ins Ghetto Lublin verbracht und dort ermordet. Die näheren Umstände des Todes sind nicht bekannt.